Friedrich vernichtet würde. Havlicek überlegte einen Moment und nannte dann einen annehmbaren Preis, das Honorar für Brandstiftung. Er würde seine Sache gut machen und Kovachloser fühlte sich schon jetzt ein bisschen erleichtert, als er zu seiner Frau ins Wohnzimmer zurückging.